Im Ergebnis seiner Beobachtung des gescheiterten deutschen Versuchs von 1848, die französische Revolution nachzuholen, die in Deutschland nur in der Literatur stattgefunden hatte, als Sublimation, sah der spanische Diplomat Donoso Cortés nicht frei von Rassismus die Hauptgefahr für Europa in der kommenden Allianz von Slaventum und Sozialismus. Diese Allianz war aus anderer Perspektive, aus der Einsicht in die Prägung russischer Politik durch tatarische Invasion, der Albtraum von Karl Marx. Der Albtraum hat sich im real existierenden Sozialismus realisiert. Die aktuelle Wiederkehr desgleichen. In der DDR hat die sowjetische Besetzung den Bürgerkrieg verhindert, der die Bedingung einer wirklichen Revolution gewesen wäre, beziehungsweise durch bürokratischen Terror substituiert. Hat die Bundesrepublik aus dem natürlichen Interesse an der Erhaltung ihrer eigenen fragil konservativen Struktur mit dem sanfteren ökonomischen Würgegriff der Marktwirtschaft die zweite mögliche Revolution im Keim erstickt. Die Quittung für den gebremsten Klassenkampf ist der Umschlag in den Atavismus der Rassenkämpfe, die uns noch lange beschäftigen werden. Nach dem Ausflug in die Geschichte aus der Gier des Dramatikers auf Katastrophen, die vielleicht, wie die Psychoanalytiker behaupten, aus einem gestörten Verhältnis zum Leben kommt. Aber wer könnte ungestört leben, die täglichen Katastrophen im Blick, außer ein Idiot oder ein Heiliger? Wieder zurück zu dem sehr gestörten Kleist, für den die gebrechliche Einrichtung der Welt Bedingung seiner Existenz als Autor war und zuletzt der Grund, sich als Person auszulöschen. Seine Grundmetapher im Spannungsfeld zwischen Europa und Asien ist die Staubsäule, Figur der totalen Beschleunigung im Stillstand, Auge des Taifuns. Eine europäische Grunderfahrung, im Osten durch die sowjetische Besetzung aufgefrischt, war der Mongolensturm. Eine Erinnerung, die noch über das Vertrauen in den senilen Hindenburg als den großen Bremser der russischen Dampfwalze bei Tannenberg Hitler als seinen erwählten Sohn in die Macht befördert hat. Auch die Definition des Meister Eckhart, Gott ist die Wüste, scheint inspiriert von dem Trauma des Einbruchs der berittenen Steppe in die Welt der deutschen etablierten Manufaktur. Gott ist das andere, der Tod kommt aus Asien. Das Grab des Genghis Khan ist unauffindbar. Die Mongolen hatten die Gewohnheit, so lange über die Gräber ihrer Chefs zu reiten, bis die vom Erdboden nicht mehr unterscheidbar waren. 1961 ist die Staubsäule Beton geworden, korrektiv gegen den Wirbel der Kontinente. Nach ihrem Fall steht Europa im Freien, den vier Winden ausgesetzt. Kleist wäre neugierig gewesen auf das kommende Deutschland. Es wird nicht nur europäisch sein.